WDR 5. Neugier genügt. Manchmal muss Norbert Bär schon ganz schön lange darüber nachdenken, wer denn nun diesmal besonders liebesbedürftig ist, wer seine 2 Minuten Liebe also ganz besonders braucht. In dieser Woche allerdings hatte er da überhaupt keinen Zweifel. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gleich an dich gedacht. An dich, Erika Steinbach. Meine hochverehrte, liebe Erika. Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Seitdem du nicht mehr Deutschlands hauptberuflich Vertriebenste bist, die den Polen geduldig zu erklären versucht, wer denn nun eigentlich das größere Opfer gebracht hat. Das von den Deutschen überfallene Land oder vielleicht doch du, die von dort geflohene Tochter eines Besatzungssoldaten. Seitdem es also ruhiger um deine Person geworden ist, frage ich mich manchmal, Mensch, was macht eigentlich meine Lieblingsdurchtriebene so den ganzen Tag? Jetzt weiß ich es wieder. Du twitterst, aber nicht wie andere 72-Jährige. Wetter traumhaft, heute zum Nordic Walking über die Oder-Neiße-Grenze. Fühle mich gleich viel jünger. Muss an der frischen Luft liegen, herrlich. Du, liebe Erika, twitterst offenen Rassismus, wie jüngst eine Fotomontage unter dem Titel Deutschland 2030, die ein einzelnes, kleines, blondes Kind zeigt, umringt von dunkelhäutigen Menschen. Politik und soziale Netzwerke taten dir prompt den Gefallen und empörten sich über die Hetze. Parteifreunde schämten sich. Der Kölner Erzbischof Wölki warf dir vor, Ängste zu schüren, und der grüne Volker Beck forderte deine CDU auf, ein Ordnungsverfahren gegen dich einzuleiten. Denn ausgerechnet du bist noch immer deren Fraktionssprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Doch was geschah? Nichts weiter. Wenigstens fast. Volker Beck trat einfach selbst zurück, weil er seinen Frust offenbar nur mit Hilfe illegaler Substanzen vergessen zu können glaubte. Du aber mimtest einmal mehr die westpreußische Unschuld vom Lande und gabst vor, die ganze Aufregung um deinen angeblichen Humor nicht recht verstehen zu können. Und weißt du was, Erika? Ich auch nicht. Du bist nicht diese blonde Bestie, die sich auf dem Rücken der Flüchtlinge etwas Aufmerksamkeit holt. Im Gegenteil, du denkst wieder nur an die Vertriebenen. Diesmal an die aus den fernen und nahen Ostgebieten, damit alle auch wieder an deinem Schicksal Anteil nehmen können. Denn das unschuldige blonde Kind inmitten der Fremden, das bist irgendwie auch du, stimmt's? Ach, Erika, du blaue Blume. Wir haben doch beide diese romantische Ader, diese Sehnsucht nach Heilung einer so widersprüchlichen Welt. Wo ist zu Hause, Erika? Der Reichsgau Danzig-Westpreußen? Deutschland? Ganz Indogermanien? Ich verstehe dich ja, Erika. Nur waren in meiner Erinnerung die Polen damals nicht ganz so dunkel. Erika Steinbach, ich denke an dich den ganzen Tag, weil ich dich so gerne mag. 2 Minuten Liebe von Norbert Bär. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.